In den Katastrophengebieten im Norden des Bezirkes Nordhamgyong werden weiter beim Wiederaufbau Erfolge erzielt. In der Stadt Haeryong haben die Soldaten der Volksarmee beinahe für 1800 Familienwohnungen die Ausschachtung für mehr- und einstöckige Häuser in kurzer Frist beendet und die Fundamente zu über 90% betoniert. Im Kreis Onsong mauern die Soldaten und die Einwohner zusammen die Wände von mehrstöckigen Wohnhäusern für hunderte Familien gleichzeitig. Und im Kreis Yunsa hat die Baustoffabteilung des Bezirkes Nordhamgyong die Betonierung der Fundamente für mehr als 1100 Familienwohnungen beendet und mit den Wandmauern begonnen. Die Brigade des Ministeriums für Land- und Seetransport unter dem Baustoßtrupp für Ryomyong-Straße hat im Kreis Musan 10 Tage nach dem Beginn der Bauarbeit den Skelettbau eines dreistöckigen Wohnhauses beendet und verputzt die Außenwände.